Unsere Bank. Die Filialen der Deutschen Bank machen dem Kleinsparer großzügige Angebote. Auf gläsernen Schwingtüren verkünden Plakate kostenlose Einzahlungen von Miete, Strom, Gas und so weiter. Wo gibt es so viel Verständnis und offene Türen für die Geldsorgen der einfachen Leute? Wer nimmt denn in unserer so materialistischen Zeit noch Geld kostenlos entgegen? Welche Großbank, gewöhnt an die eisigen Höhen des Kapitals, an die schweigenden Seiltänze zwischen einsamen Gipfeln, gewöhnt an goldene Westenknöpfe und Nerz-Overalls, welche Großbank, frag ich, hat denn die Größe, sich in die Niederungen der Rentner, Hausfrauen, Angestellten und Arbeiter zu begeben, den Smog und Schweiß nicht zu scheuen? Das rührt uns. Da sind wir dabei. Die Deutsche Bank, das ist unsere Bank. Wir setzen uns auf sie. Sie findet unser kostspieliges Vertrauen. Sie ist die Bank des Volkes. Sie hat die Ferne zwischen unseren Großen und uns so ins Menschliche verkleinert. Wir stehen ihr bei im Kampf ums tägliche Brot. Wir wünschen ihr in dieser schweren Zeit der Konkurrenz mit den deutschen Sparkassen, wir wünschen ihr ein gutes Abschneiden, denn das schlägt zurück auf uns, denn die Deutsche Bank, das sind wir, in Kurs und Konkurs.